Es ist jetzt Punkt 10 Uhr und Veit Harlan hat in Begleitung von Christina Söderbaum und seiner Tochter den Gerichtssaal betreten. Er macht einen sehr ruhigen Eindruck, wie er jetzt mit seinen Verteidigern noch einmal spricht und ihnen lächelnd irgendetwas erklärt. Man glaubt gar nicht, dass sich heute sein Leben entscheiden soll. Am 3. März 1949 eröffnet das Hamburger Landgericht den Prozess gegen ihn. Veit Harlan, die Symbolfigur des Unterhaltungskinos während der NS-Zeit, muss sich wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten. Er wird beschuldigt, durch seinen antisemitischen Hetzfilm Jud Süß als psychologischer Wegbereiter der Judenvernichtung gewirkt zu haben. Ausschlagen! Ausschlagen, den Sender! Der Jude muss weg! Der Jude muss weg! Der Film bot alles, was Goebbels und die NS-Propaganda haben wollten. Ausgefeilte Technik, eine melodramatische Liebesgeschichte und antisemitische Feindbilder. Zusammen ein unheilvolles Gemisch aus Gewalt und Faszination. Ich weiß von Harlan, von langen Debatten nach dem Kriege. Helmut Keutner, Regisseur so bekannter Filme wie Große Freiheit Nummer 7 und Des Teufels General. Ich habe ihn vorher kaum gekannt, ich habe ihn ein, zwei Mal ganz kurz gesehen. Und nach dem Kriege dachte ich, es ist meine Pflicht und nunmehr auch mein Recht, mich mit Harlan zu unterhalten, warum er das gemacht hat und warum ein Mann, der ein so großer Künstler ist, eine solche niedere Gesinnung hat und wie das vereinbar ist. Und da ist mir völlig klar geworden, dass Harlan um seiner Karriere willen etwas wichtig, er wollte der wichtigste Mann, der größte Mann in Europa sein, auf dem Sektor des Films. Und da hat er eben rücksichtslos zugegriffen und nun alle Mittel eingesetzt. Nach Kriegsende setzt sich Harlan in Richtung Hamburg ab. Er will so schnell wie möglich ins Filmgeschäft zurück. Als Vertreter des Schaugewerbes während der NS-Zeit braucht er dafür eine sogenannte Unbedenklichkeitserklärung. Harlan wird nach dem alliierten Kontrollratsgesetz in die Gruppe 5 eingestuft, das heißt politisch unbelastet. Der Öffentlichkeit bleibt dieser Skandal nicht verborgen. Was offensichtlich war an dem Verhalten des Publikums, war die totale innere Beziehungslosigkeit zur Welt der Nazi-Opfer. Ralf Giordano, damals Prozessbeobachter und Berichterstatter für die Jüdische Allgemeine Zeitung, beschreibt die eigenartige Atmosphäre im Hamburger Schwurgericht. Was mich bestürzte, entsetzte, mit Abscheu erfüllte, war das Verhalten von Harlan selbst. Harlan selbst stilisierte sich zu so etwas wie einem Widerstandskämpfer. Und zwar unter diesem Motto, dass er eigentlich Schlimmeres verhindert habe. Es war nicht zum Aushalten. Harlan behauptet vor Gericht, er habe Jud Süß nicht drehen wollen und sei von Goebbels für seine Regiearbeit quasi zwangsverpflichtet worden. Doch Harlan muss zugeben, in polnischen und tschechischen Ghettos persönlich jüdische Komparsen ausgesucht zu haben und das in Zusammenarbeit mit dem Reichssicherheitshauptamt eines Adolf Eichmann. Dass er sich damit in NS-Verbrechen verstrickte, hat Harlan offensichtlich nie richtig begriffen. Von einem Unrechts- und Schuldbewusstsein keine Spur. Auch 1943 nicht, als er von Goebbels Gnaden öffentlich ausgezeichnet wurde. Sie, Herr Harlan, haben in Ihren besten Filmen, besonders während des Krieges, das deutsche Volk beim Portefeuille gefasst und es dadurch in seiner moralischen Widerstandskraft gestärkt. Der Führer anerkennt Ihre hervorragenden künstlerischen Leistungen dadurch, dass er Ihnen den Titel Professor verleiht. Die Geschworenen kommen nun auch zur Tür herein. Der Protokollführer hat Platz genommen. Ich verkünde das Urteil des Schwurgerichts, das dahin lautet: Im Namen des Rechts, der Angeklagte wird freigesprochen. Die Staatskasse trägt die Kosten des Verfahrens. Ich bitte um Ruhe. Wie aber hätte das Gericht die Spielfilme Veit Harlans mit den Verbrechen eines Heinrich Himmler oder Adolf Eichmann vergleichen sollen? Alle Prozessbeteiligten sahen sich mit einem neuen Täterkreis konfrontiert, den Künstlern und Intellektuellen der NS-Diktatur. Harlan war keineswegs der dämonische Verbrecher, für den ihn Teile der Öffentlichkeit hielten, und er war nie Mitglied der NSDAP gewesen, obwohl er sich öffentlich zum Nationalsozialismus bekannt hatte. Aber war er deshalb unschuldig? Nach dem damaligen Kontrollratsgesetz hätte man Veit Harlan verurteilen müssen. Der verstorbene Filmkritiker und Hamburger Oberstaatsanwalt zur Verfolgung von NS-Verbrechen, Dietrich Kuhlbrot. Wobei eine ganz große Ungerechtigkeit darin besteht, dass man ihn sich alleine herausgesucht hat, aber sich nicht die Mühe gemacht hatte, und zu sagen, ja, was ist denn nun mit all den anderen Regisseuren, die auch antisemitische Filme gedreht haben? Was ist denn mit den Ministerialbeamten, die im Filmministerium damals gesessen haben? Und der Prozess gegen Veit Harlan war rückblickend gesehen eine Alibi-Veranstaltung, Man hat also sozusagen alles auf ihn abgeschoben, die ganze Schuld auf ihn konzentriert, gesagt, wir haben den Täter. Ende der 50er Jahre wird bekannt, dass der vorsitzende Richter während der NS-Zeit Staatsanwalt am Sondergericht Hamburg war. Dort hatte Walter Thürolf in mehreren Bagatellfällen für die Todesstrafe plädiert, die dann auch vollstreckt wurde. Dieser Mann war in gewisser Weise doch sehr charakteristisch für die deutsche Justiz, selber befangen, verstrickt in die Nazizeit, ohne vielleicht ein großer Täter gewesen zu sein, war doch unfähig, sich aus diesem Kokon herauszuwickeln. Ein Ermittlungsverfahren gegen Thürolf wird eingeleitet, doch bald darauf wieder eingestellt. Mangels Tatverdacht, wie es offiziell heißt. Auch das war und ist exemplarisch für die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Nach 1945 wurde kein einziger NS-Jurist wegen seiner Vergangenheit in der Bundesrepublik verurteilt. Alle